hippen die ne Pumpe. Ich hab gedenkt, dat lange Horn hat zur Katze Stumpe. Dieser Lappen brune Quali hippen die ne Pumpe. Ich hab gedenkt, dat lange Horn hat zur Katze Stumpe. Wir sein so, so lustig und so froh, so sei mir. Wir sein so, so lustig und so froh, so sei mir. Immer lustig zu, immer lustig zu, so lustig und so froh. Wir sein so, so lustig und so froh, so sei mir. Wir sein so, so lustig und so froh, so sei mir. Nix wie Kleis, nix wie Kleis, nix wie der Knogge. Ei, was war die Mutter sage, ei, was war zur Kogge. Nix wie Kleis, nix wie Kleis, nix wie der Knogge. Ei, was war die Mutter sage, ei, was war zur Kogge. Wir sein so, so lustig und so froh, so sei mir. Wir sein so, so lustig und so froh, so sei mir. Y este es el indiscutible ritmo de los reyes de la polka, para todos ustedes. Ich nicht im Kämpf, ich nicht, das träg ich wie so Sau. Bei Ludwig, was macht deine Frau? Die wäsch ich nicht im Kämpf, ich nicht, das träg ich wie so Sau. Wir sein.